Johnny's so good. Stressburg, wieder zu spät für ein bisschen Love auf meiner Rolex-Uhr. Trage den Pain mit Stolz und zähle die Narben wie Blessuren. Die dieses Game mir gab, Straßen für Killer und Drecksuhren. Verdienen die Packs nur für den Respekt für immer im Ghetto. Mit den Chains leg ich mich selbst in Ketten. Gar kein Bock die Welt zu retten. Ich muss in der Kälte flexen. Zu viel Eis, mein Herz ist kalt. Blutdiamant, kein Bergkristall. Am Fuß die Gun für den Härtefall. Ja, yeah. Ist nur Lüse, ich will nur die Bag. Wie ist die Steine am Tanzen wie Stripper. Whip ist exotic, sippen mit Matic. Bitches wollen Vögeln, als wär ich bei Twitter. Send to a Charm, sie liegt mit Style. Sie will's barbarischen, steht nicht auf Ritter. Tap auf ihren Ass, als wär's Book of Ra. Betäube den Pain in meinem Herzen mit Licker. Kämpf mit dem Horn, die Titten sind Doppel-G als ihres Gucci. Maison Margiela, Amiri so juicy. Bang meine Colors und bang ihren Booty. Brauch keine Follower, brauch nur die Lucy. All meine Soldiers sind mit mir wie Krieg ist. Taschen für Grüne, so als ob es sweet ist. Trag nur Designer, ich trag keine Adidas. Hab meine Stripes, weil es real ist. Sie muss sich Hoffnung und entwickelt Feelings. Ich bin schon so lange innerlich tot. Hab nur noch Loyalty für die Familie. Guck mir nach hinten, sonst ende ich blau. Gott hat gesegnet, der Teufel verdorben. Zähle die Rest und schlaf ein wie ein Baby. Auf meinem Weg viele Leute gestorben. Treibe die Blässe und doch trippe wie crazy. Stressburg, wieder zu spät für ein bisschen Love auf meine Rolex-Uhr. Trage den Pain mit Stolz und zähle die Narben wie Blessuren. Die dieses Game mir gab, Straßen für Killer und Drecksuhren. Verdienen die Packs nur für den Respekt, für immer im Ghetto. Mit den Chains leg ich mich selbst in Ketten. Gar kein Bock die Welt zu retten. Ich muss in der Kälte flexen. Zu viel Eis, mein Herz ist kalt. Blutdiamant, kein Bergkristall. Am Fuß die Gun für den Härtefall, yeah. Hoch allen Blond und ich fühle mich tight. Kein Bock zu reden mit Schlampen und Hyde. Sie ist die Zucker, doch ich bin auf Diet. Homos von Cash mit 10, komm und tried. Aber die Magnum für euch unterm Hoodie. Fendi mein Ballermann macht mich zum Bulli. Sie will mich ficken, sie will mich finessen. Doch ich komme nachts zu ihnen, bleib wie Whoopi. Keine Verletzung, doch Handgelenk Kaisi. Ich will nur smashen und sie macht auf Wifey. Kauf ihr einen Burger und sie macht auf Pricey. Schicke sie home mit zerknitterten Nikes. Focus auf Money, kein Focus auf Models. Halte ich im Zaun, besser spiel deine Rolle. Zu viel gesehen in meinem Kopf, zu viel Knowledge. Jeder, der neben mir läuft, hier ist alle. Sie macht sich Hoffnung und entwickelt Feelings. Ich bin schon so lange innerlich tot. Hab nur noch Loyalty für die Familie. Guck mir nach hinten, sonst ende ich blau. Gott hat gesegnet, der Teufel verdorben. Zähle die Rest und schlaf ein wie ein Baby. Auf meinem Weg viele Leute gestorben. Treibe die Blässe und doch trippe wie crazy. Stressburg, wieder zu spät für ein bisschen Love auf meiner Rolex-Uhr. Trage den Pain mit Stolz und zähle die Narben wie Blessuren. Die dieses Game mir gab, Straßen für Killer und Drecksuhren. Verdienen die Packs nur für den Respekt, für immer im Ghetto. Mit den Chains leg ich mich selbst in Ketten. Gar kein Bock die Welt zu retten. Ich muss in der Kälte flexen. Zu viel Eis, mein Herz ist kalt. Blutdiamant, kein Bergkristall. Am Fuß die Gun für den Härtefall, yeah.